Besonderes. Spärlich eingerichtet. Ein Bett, eine kleine Nische als Schrank, Fenster zum Garten. Hallo? Wer ist da? Hallo? Sie? Wer war das? Ich habe nur noch einen Umhang gesehen. Die Person hatte sich hinter der Tür versteckt und ist über den Ausgang geflohen. Nichts mehr zu sehen. Einfach im Garten. Ein Einbrecher? Komisch. Irgendwas stimmt hier doch ganz und gar nicht. Was ist das? Ein Fetzen Papier. Anscheinend hat den unser fliehender Freund hier in der Hektik verloren. Den sollten wir uns mal anschauen. Du hast den Brief, Hörspielelement B, gefunden. Nimm ihn und lies ihn dir gemeinsam mit Inspektor Cleverton durch. Der Brief ist eingerissen. Ich kann nur Bruchstücke erkennen. Sehr geehrter Paar, wir alle legen Wert auf unser... Fordern wir Sie als Sicherungs... auf 15 Millionen Naira in Klei, falls die Übergabe nicht bis in Gewahrsam nehmen, bis zur... und Begleichung Ihrer Schulden. Wir geben Ihnen eine Woche. Ein Drohbrief? Irgendjemand wurde für Geld unter Druck gesetzt, so viel steht fest. Was? Irgendwas läuft hier ins Zimmer. Der ganze Boden ist pitschnass. Feuer! Es brennt! Dieser Typ von eben hat das Pfarrhaus angezündet. Das Bett, die Vorhänge, alles brennt! Ich bin eingekesselt! Hallo? Hilfe! Ich bin hier drin! Hilfe! Ich muss schnell entscheiden, oder ich bin in ein paar Sekunden so knusprig wie ein Toastbrot. Beeil dich, die Zeit drängt. Wohin möchtest du fliehen? Willst du dich in der Nische verstecken? Wähle Track 11. Um zum Fenster zu laufen, wähle Track 13. Wenn du zum Ausgang fliehen willst, wähle Track 15. Schnell! Die Flammen kommen immer näher! Wähle jetzt den gewünschten Track.